Die Engelmacherin. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Aus dem Englischen von Heidi Zerning. Attention, attention aux passagers du Duc de Bourgogne. Les passagers de la troisième classe à destination de Southampton sont priés d'embarquer par la porte d'embarcation numéro 3 vers l'arrière des bateaux. Nein. Madame Morel. Sie schulden mir die 200 Francs jetzt schon 4 Monate. Ich hab sie nicht, Monsieur Bréchet. Vielleicht morgen. Morgen? Morgen bin ich schon in England. In 5 Minuten muss ich an Bord. Ich verspreche Ihnen, ich hab sie da, wenn Sie zurückkommen. Ich komme nicht zurück, Madame. Aber was ist mit Ihrem Laden? Den habe ich verkauft. Sie wollen in England bleiben? Ich weiß noch nicht, ob ich reingelassen werde. Wenn nicht, fahre ich weiter nach New York. Weit weg? Vielleicht nicht weit genug in diesen Zeiten. Ich muss aufs Schiff. Meine Familie ist schon an Bord. Ich muss gehen, die haben es eilig. Weil das Marineschiff anlegen will. Claude, mein Mann ist drauf. Der hat bestimmt die 200 Francs. Mein Schiff wird schon auf hoher See sein, wenn ihr von Bord kommt. Wollen Sie es mir mit einer Möwe schicken? Ach, ich weiß. Geben Sie mir Ihre Adresse und ich schicke es Ihnen mit der Post. Mit der Post. Dieser Lafont, der meinen Laden übernommen hat, der will mir das Geld auch mit der Post schicken. Obwohl ich gar nicht weiß, wohin ich fahre. Er sagt, es hat sich verzögert und der wird es erst nächste Woche in Händen haben. Warum warten Sie nicht darauf? Weil ich Jude bin. Wen kümmert das schon? Die deutsche Armee, die im Anmarsch ist. Ha, bis hierher kamen die nie. Letzter Aufruf, hören Sie? Madame Morel, Sie müssen mir das Geld geben. Wenn wir in Southampton weggeschickt werden, muss ich unsere Schiffspassage über den Atlantik bezahlen. Ich brauche jedes Centime. Sie müssen mir helfen, Madame Morel. Ja, ja. Ich sehe zu, was ich tun kann. Was soll das heißen? Es bleibt keine Zeit mehr. Ich sehe auf dem Quai noch andere Kunden von mir, die schulden mir auch noch Geld. Die meisten habe ich gar nicht erst gefragt, weil sie mich anspucken würden. Die sind doch froh, dass sie uns loswerden. Sie, Madame? Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Das wird schon werden. Sobald Sie wieder in Cherbourg sind, kommen Sie in die Rue Lyon Nummer 10. Da werden Ihre 200 Francs auf Sie warten. Und ein Pernod. Besser einen Becher Arsen, falls ich je zurückkomme. Bonne chance, Madame. Passen Sie auf sich auf. Ach, mir passiert schon nichts. Da seien Sie mal nicht so sicher. Heutzutage. Denken Sie an meine Kinder, Madame Morel. Mache ich, Monsieur Bréchet. Das meine ich nicht. Sinnlos. Au revoir, Madame. Ihm seine 200 Francs geben. Als ob ich mit 200 Francs nichts Besseres anzufangen wüsste, als ihm seine Urlaubsreise bezahlen. Ein Schweinekotelett werde ich ihm geben. Selbst wenn ich das Geld hätte. Und ich hab's nicht. Ach, diese neuen schwarzen Nylonstrümpfe, die ich gesehen habe. Direkt aus Amerika importiert. Nie schauen sie auf meine Beine. Immer nur auf meine Hüften. Oh, Marie-France, mit den Hüften wird es dir nicht schwerfallen, Belger in die Welt zu setzen. Haben sie zu mir gesagt, als alles anfing. Und da packen sie immer zuerst hin. Immer die Hüften. Wie damals, bevor die Kinder kamen, als die Matrosen mit mir tanzen wollten, nur um meine Hüften tätscheln zu können. Aber jetzt, wo da ein bisschen Fettbauch dranhängt, da muss ich zusehen, dass ich ihre Aufmerksamkeit davon ablenke. Ihre Augen zu meinen Beinen runterziehe. Nur 33 Francs, ein paar von den schwarzen Nylons. Wo soll ich 33 Francs hernehmen? Geschweige denn die 200 für... Marie-France! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Pierre ist an Bord! Wie schön für dich. Und du? Bist du sicher, dass Claude kommt? Er hat ein Telegramm geschickt. Wer verwundet ist, hat ein Telegramm frei. Komm, Christine, lass dich mal anschauen. Weiß es Pierre? Nein. Wie sollte er? Ist es seins? Marie-France. Ja, wer weiß. Pierre war vor 6 Wochen in Cherbourg, genau wie Claude. Und wie weit ist es? 5 Wochen, 3 Tage, 4 Stunden und 27 Minuten. Das Erste. Nach 3 schaust du nicht mal mehr in den Spiegel. Pierre will 7, wie seine Mutter. Er ist fein raus. 8 Monate im Jahr auf See, kommt für 14 Tage nach Hause, liegt auf dir wie ein Sack, stinkt nach Tang und Gauloise. Nach 30 Sekunden Gestöhne und Geschnaufe schrumpelt er zusammen wie eine zertretene Raupe und überlässt sich deiner schlaflosen Nacht. Pierre aber nicht. Es muss nicht so sein. Das kommt noch. Sie gehen von Bord. Komm, wir holen Sie am Landungssteg ab. Ich warte in der Kneipe, da geht Claude sowieso zuerst hin. Pierre nicht. Der will mit mir bestimmt gleich nach oben. Schau für mich nach den Kindern, ja, Christine? Die werden noch nichts gegessen haben seit heute früh. Ist denn irgendwas in der Speisekammer? Nein. Ach, nichts. Witz. Nur mit der Fingerspitze. Ein winziger Granatsplitter. Es reicht für die Entlassung. Dein Glück, dass sie dir nicht auch noch einen Rest weggepustet haben. Mir doch nicht. Die Bosche haben ein paar Runden auf uns abgefeuert. Wir haben zurückgeschossen, dann haben wir einfach abgedreht und sind weg. Hat noch nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt erzählst du allen Leuten, du bist ein Kriegsheld. Wer ist das nicht? Hm? Du musst arbeiten, wenn du bleibst. Ich bin noch nicht 10 Minuten an Land und du hast schon deine Finger in meinen Taschen. Ich schulde dem Brechier vom Lebensmittelladen 200 Francs. Lass ihn warten. Ich hab's ihm für morgen früh versprochen. Seine Kinder sind krank. Hör auf, Marie-France. Es hat sich nichts geändert. Und jetzt muss ich dich auch noch durchfüttern. Sei froh, dass du jemanden im Haus hast, der dich vor den Deutschen beschützt. Ich kann mich selber beschützen. Ich muss zurück zu den Kindern. Haben Sie keine Schule? Heute ist schulfrei, zum Empfang der Väter. Warum haben Sie mich nicht am Quai begrüßt? Die wissen mit ihrem freien Tag was Besseres anzufangen. Und du? Mein letzter freier Tag war der Tag, bevor ich dich kennenlernte. Schöne Heimkehr. Was hast du erwartet? Luc! Salut, Luc, setz dich! Gilles, ein doppelten für Luc! Ça va, Seemann? Nein, nein, nein, Luc, du bist in der Mond. Von jetzt an musst du sagen, wie geht es Ihnen? Das habe ich von einem der Offiziere gelernt. Wie geht's? Ich nicht. Nie. Bachelot ist gerade aus dem Elsass zurück. Er sagt, unsere Leute schmeißen ihre Gewehre weg und pfeifen die Deutschen rein. Na ja. Ein Offizier hat versucht, seine Männer dazu zu bringen, dass sie kämpfen. Sie haben ihm den Kopf abgehauen. Wer will schon kämpfen? Wir sind erst 6 Wochen im Krieg. Lange genug. Sie kommen nicht weiter. Luc, bleib jetzt lieber sauber. Die hängen euch Rote alle an Laternenpfählen auf die Bosch. Lass ihn in Ruhe, Claude. Ach, dem passiert schon nichts. Die brauchen gute Schauerleute, wenn sie kommen. Für die arbeite ich nie im Leben. In 2 Wochen wirst du in allen Kneipen von Cherbourg auf deren Wohl trinken, mein Lieber. Prost! Ich gehe. Ich kann ihn nicht ertragen, wenn er so ist. Meine liebe Frau. Bleib doch, Marie-France. Ich habe nichts für ihn zum Abendessen, Luc. Komm, bitte, trink noch einen Schnaps mit mir. Die Kinder hassen es, wenn ich eine Fahne habe. Sag den Kindern schon mal, dass ihr Vater zurück ist. Damit sie sich schon mal die Nase zuhalten können. Ich komme nicht nach Hause, bevor die nicht schlafen. Dann mach dir dein Essen selber warm, wenn du weißt, wie man ein Streichholz anzündet. Jawohl! À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à la Schweine. Pour lui demander. Die ergeben sich. Nach 6 Wochen, dieser Schweine! Nein, Madame. Bei Monsieur Brechet konnte ich immer anschreiben und bezahlt habe ich immer am Monatsende. Kann sein. Ich heiße Lafont. Aber für mich können Sie wirklich anschreiben. Jeder kennt mich hier im Quartier. Ich wohne direkt die Treppe rauf. Die 2. Tür links, Madame Morel. Was machen Sie denn da? Tu die Ware zurück ins Regal. Aber wie soll ich meine Familie ernähren? Sie schaffen das schon. Wie denn? Geben Sie erst mal das Fleisch auf. Sie werden staunen, was man alles essen kann, wenn man aufs Eiweiß verzichtet. Monsieur, mein Mann ist gerade von der Front zurück. Da im Hafen, das ist sein Schiff. Er hat Frankreich verteidigt und dabei eine Kugel in die Lunge bekommen. Ich wollte ihm zu Ehren was Besonderes. Wegen seiner Lunge. Nein, Madame. Nein. So werden Sie nicht viele Kunden kriegen. Heutzutage weiß niemand, was der nächste Tag bringt. Die Leute gehen in Scharen nach Süden in die freie Zone, um den Deutschen aus dem Weg zu gehen. Woher weiß ich, wo Sie morgen sein werden? Dann muss ich eben woanders kaufen. Jeder wird Ihnen das Gleiche sagen. Sie müssen warten, bis wieder Ordnung herrscht. Sagen Sie das mal meinen Kindern. Nein, Madame. Das sagen Sie Ihren Kindern. Schwein! Monsieur Lafont, hören Sie, am 28. drei Tage früher als sonst, weil dann Schulferien sind, gibt's eine Sonderbeihilfe mit einer einmaligen Zulage von 55 Franc für jedes Kind. Ich könnte das so machen, dass ich das Geld abhole und alles bei Ihnen hinterlege. Ja, also, als wenn Ihr Laden eine Bank wäre und auf die Art hätten Sie das meiste davon für den nächsten Monat im Voraus und ich würde herkommen und es wäre, als hätten Sie bei mir angeschrieben, weil Sie ja schon mein ganzes Geld in Ihrem Büchlein stehen hätten, nicht? Na gut. Hier ist die Armbanduhr von meiner Großmutter. Der Pfandleiher hat mir 200 dafür geboten, aber in besseren Zeiten habe ich das abgelehnt, weil ich sehr daran hänge. Für 100 kann Madame Lafont sie zu ihrem blauen Kleid tragen. Fünfzehn Francs! Monsieur Lafont, meine Großmutter würde sich im Grabe umdrehen, bei weniger als 75. Ohne diese Büchse Pfirsiche macht es 14 Francs 80. Aber die sollten eine Überraschung sein für die Kinder. Was ist das? 20 Centime, Ihr Wechselgeld. Pierre ist kein Kriegsgefangener. Er muss weg und für die Deutschen arbeiten. In Berlin. Das kann einfach nicht stimmen. Doch, das ist Teil der Vereinbarung. Jeder Fünfte. Es hätte genauso dein Claude sein können. Schön wär's. Die Deutschen sagen, die Männer werden nach einem Jahr ausgetauscht. Aber keiner weiß es genau. Pierre ist ein tüchtiger Mechaniker, vielleicht behalten sie ihn länger. Am besten du gehst hin und zeigst deinen Bauch vor. Ach, das hilft nichts. Nur Väter mit zwei Kindern und mir sind ausgenommen. Christine, ein Jahr ist gar nicht so lang. Die nächsten 8 Monate bist du sowieso mit dir selber beschäftigt. Nein. Pierre sagt nein. Er will es nicht haben? Doch. Doch, er wollte. Aber er weiß nicht, ob sie ihn jemals zurücklassen. Ich habe ihm gesagt, das Risiko nehme ich auf mich. Ich zieh's alleine auf. Aber er sagt nein. Ich soll es wegmachen lassen. Noch diese Woche. Solange er noch in Cherbourg ist. Das ist nicht leicht. Ich habe einige von den Mädchen unten im Hafenviertel gefragt. Sie sagen alle, in Paris wär's leichter. Ach, vielleicht macht's der Doktor aus Algerien in der Rue Lafontaine. Für 1000 Francs. Wenn Pierre es so haben will, dann soll er auch die 1000 Francs auftreiben. Der doch nicht. Nein, ich mach's selber. Wie denn? Mit warmem Seifenwasser. Dafür brauchst du Pierre. Pierre? Nie. Das ekelt ihn an. Er hat es dir schließlich eingebrockt. Das hat ihn nicht angeekelt. Du fragst mich doch nicht etwa um Hilfe, oder? Wen soll ich denn sonst fragen? Außerdem wohnen wir im gleichen Haus. Ich könnte hinterher einfach nach oben gehen und mich hinlegen. Du willst es hier machen, in meiner Wohnung? Pierre will das nicht in unserer. Ja, Ich habe die Seife mitgebracht. Das dauert doch bloß 5 Minuten. Du meinst, jetzt gleich? Wenn ich mir Zeit zum Nachdenken lasse, überlege ich es mir vielleicht anders. Und dann sehe ich Pierre nie wieder. Ich will es hinter mich bringen. Die Kinder kommen in einer Stunde aus der Schule nach Hause. Claude schläft im Nebenzimmer. Und ich bin mit Luc verabredet. Ich werde es auch nie jemand sagen, Marie-France. Das ist mir egal. Es ist nur... Was? Bei mir selber würde ich das nie machen. So oft ich schwanger war, habe ich nie auch nur ein einziges Mal an sowas gedacht. Erzähl mir doch nichts. Glaubst du, ich würde für sowas Geld nehmen? Und von Christine. Sie ist meine Freundin. Manche werden reich davon. Nein, nur das eine Mal, Luc. In 5 Minuten ist es vorbei. Du könntest davon deine Miete bezahlen. Nein, nie im Leben. Du riechst langsam reif. Ich habe den ganzen Vormittag geschlafen. Mein Glück, dass du nachmittags frei hast. Nicht mehr lange. Nur bis wir die beiden Frachter gelöscht haben. Das muss nachts passieren. Wieso? Sie wollen nicht, dass die Leute sehen, was wir ausladen. Was ist es denn? Keine Ahnung. Kisten sind alle in Deutsch beschriftet. Hey, du, dabei fällt mir was ein. Da schenke ich dir. Was ist das? Lebensmittel. Auf alle Fälle was zu essen, ist doch egal was. Hoffentlich sind das nicht diese ekelhaften Würstchen, die essen. Davon gibt's tonnenweise. Du, die kommen, um zu bleiben. Ich ersticke hier drin. Warum machst du nicht die Fensterläden auf? Ach, was, jemand könnte reinsehen. Na und? Ich habe das Zimmer genommen, weil mich hier keiner kennt. Man braucht dich nicht mit mir in dem Hafenpuff zu sehen, wo der Mann sich immer volllaufen lässt. Ich verstecke mich nicht. Die Leute reden. Ich bin 37. Ich habe 5 Kinder geworden. Davon haben 3 überlebt. Mein Mann deckt mein Gesicht gern mit seinen Aktfotos zu, wenn er mich besteigt. In meinem Leben kann sich nichts mehr tun. Für mich ist es gelaufen. Du hast Angst davor, gesehen zu werden, nicht ich. Ich denke nicht dran, mich mit dir in Absteigen zu verkriechen, Luc. Ich will mit dir Arm in Arm über die Straße gehen. Und dein Mann? Claude weiß, dass ich mit dir hier bin. Er weiß es? Ich kann ihn nicht belügen. Außerdem, wenn ich zurückkomme, rieche ich sowieso nach dir. Du, ich möchte deine Familie nicht kaputt machen, Marie-France. Welche Familie? Mensch, deine Kinder. Für die bin ich nur ein Kochtopf. Nein, wenn du mich noch mal haben willst, musst du die Fensterläden aufmachen. Aber eilig. Schon so lange her. So nicht. Du nimmst dir schön Zeit. Es tut mir leid, ich... Ja. Ja. Schon gut. Autsch. Du hast mir ja die Haare aus. Zieh dich vor. Ich will nicht enden wie Christine. Mein Quantum an Nächten, die ich mit Heulen zugebracht habe, ist voll. Schon gut und dann peng. Tut mir leid. Und ich hocke eine halbe Stunde auf dem Bidet und muss mühsam nachrechnen, welcher Tag im Monat ist. Das ist nicht so einfach. Wenn du mal an mich denkst, nicht immer an dich, wird es dir nicht schwerfallen. Ich will, dass das von Anfang an zwischen uns klar ist, Luc. Achtung, was hat das zu bedeuten? Hier spricht der Stadtkommandant. Die Bürger, das bedeutet, sie sind hier. Wie sie lauert. Denkt, dass ich springe. Als ob ich mich da auskenne. Dabei habe ich keine Ahnung. Hab nie an sowas gedacht. Hätte mir das nie von jemand antun lassen. Nicht mal im dicksten Schlamassel. Er auf See und ich wieder mal mit dem dicken Bauch. Kein Schlaf, kein Geld. Wäre mir nie eingefallen. Nicht mal beim letzten, wo es wirklich zu viel war. Und die anderen sitzen mir im Klo noch auf dem Schoß und nach jedem werde ich dicker. Dabei hätte ich jede Menge Chancen gehabt, wo er doch weg war. Ich hätte tanzen gehen können. Nicht mal da. Sogar wenn das Schwein nicht aufgepasst hat. Aber wenn jemand zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, geh mal zu der. Alles, nur nicht dahin gehen. Nein, dahin nicht. Muss ich mich ausziehen? Na, was denn sonst? Ich ziehe mich nicht gern von der Frau aus. Das Wasser ist gut. Nicht zu heiß? Nein. Du beeilst dich, ja, Marie-France? Der Tiger da oben schon rum. Ich habe das noch nie gemacht, Christine. Was jetzt? Woher soll ich das wissen? Ich denke, du hast den Roman gelesen. Ist die Seife ganz aufgelöst? Das sieht so aus. Füll den Gummiballon. Aber nicht zu heiß. Nun los, rasch. Hast du es nicht anders überlegt? Ach, jetzt mach schon. Ich merke überhaupt nicht. Das Wasser läuft raus auf den Tisch. Das ist keine gute Stellung. Nimm die Knie hoch. Lass mich nicht an, Marie-France. Ich tue mein Bestes. Du sollst schnell machen und diesmal mehr Wasser. Los, bevor es kalt wird. Merkst du was? Nein. Warte. Warte. Was ist denn? Das brennt. Ah! Ah! Am Feuer! Ah! Leise! Du wächst die Kinder auf. Das brennt entsetzlich. Was hast du mit mir gemacht? Hier. Ah! Trink das. Was ist das? Eau de vie. Ich trinke keinen Alkohol. Trink das, du brauchst das jetzt. Oh. Ist es vorbei? Nein, wahrscheinlich noch zu früh. Du hast was falsch gemacht, das ist es. Besser, du gehst nach oben und wartest. Das kann ich nicht. Pierre bringt mich um, wenn es nicht vorbei ist. Ich traue mich nicht rauf, solange es noch drin ist. Du musst es normal machen. Füll nochmal den Gummiballon. Ich hätte nie Ja sagen sollen. Es ist zu spät. 5 Minuten hast du gesagt. Du hast was falsch gemacht. Ist ja nicht mein Beruf. Mach's nochmal. Du mach schon. Aber schrei nicht. Gib mir die Schnapsflasche. Beiß die Zähne zusammen. Ich hole jetzt einen Arzt. Nein, wieso hörst du auf? Das reicht meinen Nerven. Ist schon was da? Noch nicht. Du musst ihm Zeit lassen. Du bleibst heute Nacht besser hier. Ich kann nicht. Er wartet auf mich. Noch einen Versuch. Nein, das war das letzte Mal. Nie mehr in meinem Leben. Also Marie-France in meiner ganzen Zeit auf der Straße, da hat es bei mir nur einmal eingeschlagen. Ich bin nach Paris, weil es hier in Cherbourg nur diesen Doktor aus Algerien gibt und er verlangt von dir, dass du mit ihm schläfst, bevor er es macht. Aber in Paris, da musste ich viel rumfragen auf den Straßen, weil, weißt du, man kann nicht einfach zu irgendeinem Doktor reinspazieren und sagen, ich will das und das. Weil einige schreiben sich deinen Namen auf und zeigen dich bei der Polizei an. Aber dann bin ich zu einem geschickt worden, der entpuppt sich als Zahnarzt. Ich dachte schon, die Frau, die mir das gesagt hatte, wollte mich hochnehmen. Aber nein. Ich hab's ihm sofort im Gesicht angesehen, als ich ihn gefragt habe, dass er es macht. Und er hat's gemacht. Aber erstmal hat er mir alle möglichen Fragen gestellt, so erniedrigend, weißt du, richtig widerlich. Und dann hat er gesagt, wenn seine Frau jemals auf die Idee käme, sowas zu machen, was ich von ihm wollte, dann würde er sie umbringen. Einfach so, ohne zu zögern, mit bloßen Händen erwürgen. Dann musste ich ihm 2000 Franc bezahlen. Obwohl ich wusste, der übliche Preis war nur die Hälfte. Aber was sollte ich denn machen, Marie-France? Ich kannte ja sonst keinen. Und dann hat er es mit seinem Zahnarztinstrumenten gemacht. Ich kann gar nicht darüber reden. Und er hat mir weh getan, absichtlich. Ich weiß es. Er brauchte mir nicht weh zu tun, aber er wollte mich bestrafen. Und als es vorbei war, hat er mich rausgeschmissen. Lassen Sie mich eine Minute ausruhen, habe ich gesagt. Ich bin völlig fertig und ich blute. Nein, hat er gesagt, los, raus. Ist Christine wieder auf den Beinen? So nach und nach. Hm. Hat wirklich funktioniert, so mit Wasser und Seife? Ja, ich hab's selbst gesehen, Yvette. Ist ganz schön was riskiert. Nie wieder. Nicht mal für eine Freundin. Luc kommt gerade rein. Unpünktlich. Grüß Christine von mir. Mach ich. Ich warte jetzt schon eine Stunde. Ich bin nicht dein Mann. Viermal bin ich angequatscht worden, bis dann Yvette vorbeikam. Warum bist du nicht mit ihnen ins Gespräch gekommen? Da brauchst du mich nicht jede Woche anzupumpen. Wen soll ich denn sonst fragen? Deinen Mann zum Beispiel. Da könnte er sich Arbeit besorgen. Sein 25 Wörter in Deutsch. Auf mich kannst du nicht mehr zählen, Marie-France. Wenn du noch mit Yvette schlafen würdest, überleg mal, was du sparst, wenn du mich besteigst. Du bist teurer. Ich überlege, ob ich einen Untermieter nehme. Du wirst keinen finden. Die Leute gehen weg aus Cherbourg. Niemand braucht ein Zimmer. Ich habe gehört, welche von den Offizieren vom U-Boot-Stützpunkt suchen möblierte Zimmer. Bist du verrückt? Und wieso nicht? Die können wenigstens zahlen. Du kannst doch nicht Zimmer vermieten an die Bosch. Und du? Du lädst ihre Schiffe aus. Ich habe keine andere Wahl. Und ich? Ich muss meine Miete bezahlen. Man muss sich ein Stück Stolz bewahren. Gerade jetzt. Leih mir 50 Francs, ja, Luc? Nein. Dann halt deinen Mund, wenn ich mir einen Untermieter nehme. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient. Ich habe nicht mehr getanzt, seitdem die Kinder da sind. Ich habe nie getanzt. Das merke ich. Bei den jungen Kommunisten hielten sie immer so Tanzabende ab. Lerne deine Genossen kennen. Ich war der Einzige, der nicht mitgemacht hat. Ich wurde gerügt wegen unkameradschaftlichen Verhaltens. Ich habe gesagt, das ist es nicht. Ich mache mir nur nichts aus Tanzen. Die haben gesagt, wenn das Zentralkomitee sagt, es wird getanzt, dann wird getanzt. Ich habe gesagt, nein. Nicht, wenn man zwei linke Füße hat. Sie haben nicht gelacht. Die haben nie gelacht. Was ist denn das? Ein Grammophon. Wo hast du das Geld dafür her? Was geht dich das an? Und ich krieg kein Mittagessen. Na und? Eine Schande. Bei meinen Kriegsverletzungen. Mach dir keine Sorgen. Ich nehme einen Untermieter. Wie denn? Glück. Was? Jetzt zahlt er für ein Zimmer woanders. Hier kann er billiger wohnen und wir haben alle was davon. Wo soll er schlafen? Im Kinderzimmer. Nicht in dein Bett? Mein Bett ist für mich da. Und wenn ich Nein sage? Dann kannst du verschwinden. Madame, was soll sie? Eine Freundin von Ihnen. Ich muss Sie sprechen. Haben Sie sich auch nicht geirrt? Marie-France Morel? Ja, was ist? Es ist privat. Könnten wir... Kommen Sie. Das ist mein Mann und mein Freund. Ich muss sowieso weg. Wo willst du hin? Ich muss heute Nacht arbeiten. Du hast noch eine Stunde. Ich dachte, wir könnten... Ich schaue bei dir rein, wenn ich zurückkomme. Nimm Claude mit und setz ihn irgendwo ab, ja? Komm, Claude, ich geb dir einen aus. Das muss gefeiert werden. Nur du und ich? So ist es. Hör mal, gib mir das Geld, damit es so aussieht, als ob ich selber zahle. Mach mich ja lächerlich. Du und mir einen ausgeben. Ich will zur Sache kommen. Ja? Mein Mann ist in Kriegsgefangenschaft. Er kam nach dem Waffenstillstand nicht zurück und ich dachte schon, er wäre tot. Letzte Woche krieg ich plötzlich einen Brief von ihm. Er wird nächsten Monat entlassen. Nun steht es so. Ich sehe schon, wie es steht. Ein Offizier von der deutschen Kriegsmarine. Ich habe ihn in einem Club kennengelernt, ganz zufällig. Sie wissen ja, wie das ist. Ich hat's vergessen. Ich habe eine Frau getroffen, Mademoiselle Tournay. Wen? Tournay. Nie gehört. Sie sagt, sie wäre eine Freundin von ihm. Tournay? Rothaarig. Sie geht auf den... Ach, Sie meinen Yvette? Die hat sie hergeschickt. Sie sagt, Sie könnten mir helfen. Irrtum. Ach so. Wissen Sie, was passiert, wenn mein Mann zurückkommt? Das geht mich nichts an. Da haben Sie recht. Bonsoir, Madame. Hey, Sie, wie weit ist es denn? 3,5 Monate. Warum haben Sie so lange gewartet? Die ersten beiden Monate wollte ich es nicht wahrhaben. Dann habe ich mich eine Treppe runtergestürzt. und bei vollem Tempo vom Fahrrad fallen lassen. Ich habe mir den Knöchel gebrochen. Und jetzt soll ich Ihnen aus der Patsche helfen. Sie sind meine letzte Hoffnung. Und wenn's schief geht? Das ist mein Risiko. Kommen Sie Donnerstagabend nach Mitternacht wieder. Es soll Ihnen nicht leid tun. Vielleicht doch. Wie viel verlangen Sie dafür? Wie viel? Ich nehme nichts. Das sollten Sie aber. Sie erweisen mir einen Dienst. Ich tue das nur für Freundinnen. Aus Gefälligkeit. Soll ich irgendwas mitbringen? Mitbringen? Ich glaube nicht, nein. Also dann. Auf Wiedersehen. Und im Voraus vielen Dank. Hey, warten Sie. Bringen Sie Seife, ein Stück Seife und ein Handtuch. Sonst noch was? Ja, könnten Sie 100 Francs mitbringen? Wie lange sitzt du schon hier? 2 Stunden. Noch nichts gefangen? Nein. Komm nach Haus. Hör auf. Ich hol uns was für heute Abend. Nein. Nur komm schon. Ich setz Claude vor die Tür. Die Jungs sind nicht vor Abend zurück. Wir haben die Wohnung für uns. Ich komme nicht mehr nach France. Was? Hast du eine andere? Nein. Ich bin arbeitslos. Ich kann dir die Miete nicht mehr zahlen. Ich dachte, die brauchen jeden Hafenarbeiter, den es gibt. Mich nicht. Das muss ein Irrtum sein, Luc. Was? Ich bin denunziert worden. Keine Arbeit für Kommunisten. Ich dachte, das gilt nur für Lehrer. Das gilt für wen die wollen. Aber warum du? Jemand hat einen Brief geschrieben. Und wer? Was weiß ich. Dein Mann vielleicht. Der? Der kann sich nicht mal lang genug auf den Beinen halten, um einen Einfall zu haben. Es muss niemand sein, den ich kenne. Überall gibt's diese Briefe. Die Polizei fordert dazu auf, die Zeitungen drucken sie. Jeder, der dich nicht leiden kann, den du vielleicht mal schief angeguckt hast, schreibt Briefe. Anonym. So ist das. Du kannst mich doch nicht mit meinem Mann allein lassen. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du mich durchfütterst. Ich habe eine Idee. Yvette sagt, sie haben sie in der Kneipe rausgeschmissen. Die Polizei lässt sie nicht mehr offen arbeiten, die Mädels. Ja und? Ich könnte ihr ein Zimmer vermieten. Welches Zimmer? Wo du schläfst, nur tagsüber. Sie zahlt mir einen Prozentsatz. Glaubst du, ich schlafe in einem Bett, in dem Deutsche gelegen haben? Dann vermiete ich ihr mein Bett. Ich weiß nicht. Ich hab's ausgerechnet. Wenn sie am Tag 10 Kunden zu 30 Frauen abfertigt, dann haben wir mehr als genug. Denk mal drüber nach, Luc. Hör mal, Marie-France. Ich stehe auf der Liste, verstehst du? Ich habe Streiks organisiert auf den Docks. Früher oder später werden sie kommen und mich abholen. Wenn nicht die Gestapo, dann unsere eigenen französischen Lakaien. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Scheiße! Schau mal, eine Möwe taucht nach deiner Spucke. Die fressen heutzutage auch alles. Ach, Monsieur Lafont? Madame. Ich dachte, Sie sind bei der Parade. Meine Frau ist im Krankenhaus. Schon? Ist es ein... Ein Mädchen. Das ist ja Pech. 5 Mädchen. Das ist Gottes unabänderliches Werk. Nächstes Mal sagen Sie Madame Lafont, sie soll in den ersten 3 Monaten ihren Bauch nicht im Vollmond aussetzen. Was soll das denn? Nur wenn man ein bisschen dran dreht, drückt der liebe Gott schon mal ein Auge zu. Blödsinn. Ich habe 3 von Ihren Mädchen marschieren sehen. Schade, dass Sie das versäumt haben. Ich habe es nicht versäumt. Ich habe den Laden für 1/2 Stunde zugemacht. Ich war da, als Vertreter des Gemeinderats. Ach, ich wusste gar nicht, dass Sie gewählt worden sind. Gratuliere. Nicht gewählt, berufen. Ich wünschte, mein Mann würde auch so was Nützliches tun. Man muss 4 Kinder oder mehr haben, um mit solchen Posten ausgezeichnet zu werden. 5 Kinder sind eine Menge, Monsieur Lafont. Nicht annähernd genug. Wenn es mehr Kinder in Frankreich gegeben hätte, dann hätten wir die Bosch vielleicht in den Ardennen aufhalten können. Aber was haben französische Frauen stattdessen in den letzten 20 Jahren gemacht? Was denn? Geraucht, Fleisch gegessen, Negermusik gehört und sich nach zwei Kindern auf die faule Haut gelegt. Es ist nicht leicht in diesen Zeiten. Diese Zeiten schreien nach Kindern und noch mehr Kindern. So. Was soll's heute sein, Madame Morel? Was ist denn mein Einkaufszettel? 2 Pfund Blutwurst? Ja. 3 Pfund Kartoffeln? Der Salat da sieht reichlich müde aus. Das ist der letzte. Ich habe seit einer Woche keinen mehr bekommen. Eine Büchse Pfirsiche? Die Tafel Schokolade? Was kostet der Spargel? Der erste in diesem Jahr? Und vielleicht der letzte. Kostet 30 Franc das Pfund. 30 Franc? Nehmen Sie ihn oder lassen Sie es bleiben? Ich nehme 2 Pfund. Wäre das alles? Nein, ich möchte eine Flasche Champagner. Sind Sie sicher? Champagner? Den besten. Ich schicke meinen Mann alles abholen. Madame Morel, das muss alles bezahlt werden. Hier. Aber das ist ein 500-Franc-Schein. Den kann ich nicht wechseln. Kein Grund zum Feiern. Mir graut davor. Du gewöhnst dich dran, Christine. Ist auch nicht anders als mit deinem Mann oder deinem Freund. Alles widerwärtig. Also, wo ist da der Unterschied? Es ist jedenfalls nur für einen Monat, Yvette. Na sicher. Nur bis ich genug zusammen habe, um zu Pierre nach Berlin zu fahren. Ach ja, Schätzchen. Denn zu 40 Franc. 30. Mal angenommen, 20 am Tag. Oi. Mal halblang, Süße. Sonst bist du mit 25 eine alte Oma. Ich schaff das schon. Ja. Und wisch dir das Parfum ab. Die rennen dir sonst nur weg. Aber... ich dachte... Ja, ich weiß, aber kein Kunde geht das Risiko ein, dass seine Frau dein Parfum an ihm riecht. Die schafft das nie, Yvette. Ich hab's dir gleich gesagt, das ist keine gute Idee. Doch, Marie-France, ich muss es nur lernen. Da gibt's doch nichts zu lernen, Christine. Du tust es einfach und bringst es hinter dich. Da gibt's nichts zu wissen und nichts zu merken, außer seine Hände um deinen Hals. Wieso? Manche Männer drücken dir die Daumen an die Kehle, wenn sie dich besteigen. Du musst aufpassen, wann es kommt, weiter nichts. Sobald er anfängt, schiebst du die Finger unter seinen Griff, um deine Kehle zu schützen. Oder sorg dafür, dass seine Hände anderswo beschäftigt sind. Davor habe ich keine Angst. Bloß das, Marie-France. Das könnte ich nicht nochmal durchmachen. Misst du deine Temperatur? Meine Temperatur? Hör zu, von jetzt an misst du jeden Morgen deine Temperatur. Und zwar vom ersten Tag deiner Regel an. Gleich, wenn du aufwachst, noch bevor du aufs Klo gehst. Die schreibst du auf. Du wirst merken, irgendwann um die Mitte des Monats ist sie ein paar Grad höher als sonst. Und dann? Dann arbeitest du 3 Tage lang nicht. Aber ich muss jeden Tag arbeiten. Sonst kriege ich nie genug zusammen für Berlin. Na gut, dann gehst du zu dem Apotheker in der Rue Saint-Jacques. Und zwar um 3 Uhr nachmittags, wenn er sein Mittagsschläfchen hält und seine Frau hinterm Ladentisch steht. Du wartest, bis du mit ihr allein im Laden bist. Und dann verlangst du ihre Spezialpomade. Wenn du nämlich den Apotheker selber fragst, ruft er die Polizei. Komm rein! Oh, von dem kannst du 50 verlangen, der kennt sich nicht aus. Ich kann's nicht. Salut, Ahmed. Aslama? Aslama. Besuchst du heute Yvette oder meine kleine Freundin hier? Sie ist neu. Aber weißt du, sie hat noch nie jeune fille, du verstehst? Du bist ihr Erster, du stößt sie ein. Jungfrau, kapiert? Weil du es bist, Ahmed, kannst du sie für 75 Franc haben. Aber du zahlst mir im Voraus, ja? Ich hab's jetzt aber in Frankreich. Er zahlt dir? Was hast du denn erwartet? Dass ich meine Kunden völlig umsonst mit dir teile? Jawohl, Ahmed, 75, so stimmt's. Du hast 80 genommen, ich verstehe, Süße. Hier sind 10 für das Zimmer Marie-France und 20 für meine Auslagen. Claude? Was ist? Raus mit dir, wir brauchen das Zimmer. Schon wieder? Du hast gesagt, ich kann den ganzen Vormittag schlafen. Zieh deine Hosen an und geh runter in die Kneipe. Ich hab kein Geld. Du musst ihn auszahlen, Yvette. Wieso denn ich? Du mietest das Zimmer. Ich lass mir das nicht länger bieten. Sei froh, wenn du nachts hier schlafen kannst. Ein alter Frontkämpfer wie ich. Beschwer dich bei Marschall Petain. Jawohl, tu ich auch. Jetzt mach, dass du rauskommst. Christine wartet. Christine mit so einem Drecksaraber. Das ist ihre Sache, Mensch. Ein Dreck. Komm nicht vor sechs zurück. Frühestens. Das Zimmer ist frei, Christine. Gehst du nun oder nicht? Ich gehe ja schon. Los, Ahmed. Und denk dran, sie ist das erste Mal mit einem Mann. Sie sieht älter aus, aber sie ist erst 14, kapiert? Sei schön sanft mit ihr. Christine, der neigt dazu, nach zwei Minuten ins Träumen zu kommen, nicht fertig zu werden. Du musst ihn aufwecken und ihn erinnern. Das ist bestimmt das erste und letzte Mal. Da gib ihr eine Chance. Sie gewöhnt sich schon dran. Ich möchte zu... Komm rein, Seemann. Ficken? Wie bitte? Ficken. Verstehen, 50. Ist richtig? Hier entlang. Los, gehen. Ich möchte zu Madame Morel. Ich bin zu alt dafür, Seemann. Man hat mir gesagt, Man hat Ihnen was Falsches gesagt. Aber Sie sind Madame Morel? Ja, und? Mein Name ist Karl-Heinz Müller. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Wer hat Sie geschickt? Einer meiner Schiffskameraden hat eine Freundin. Die kennt ein Mädchen namens Mireille und die kennt Sie. Mireille? Ich kenne keine Mireille. Was wollen Sie? Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Verlobte ist schwanger. Und warum schickt sie Sie? Das war meine Idee. Ich habe ihr gesagt, ich arrangiere das alles. Die Sache ist nämlich die, wir wollen eine Familie gründen, aber wir können erst heiraten, wenn der Krieg zu Ende ist. Als Lucie schwanger wurde, wollte ich sie zu meinen Eltern schicken, nach Wiesbaden, damit sie dort das Baby bekommt. Aber sie weigern sich, sie aufzunehmen, weil sie Französin ist. Ich weiß, dass ich sie überzeugen kann, aber nur, wenn ich Lucie selbst hinbringe, nachdem ich meinen Dienst in Cherbourg abgeleistet habe. Der dauert noch ein ganzes Jahr. Und vorher haben wir keine Möglichkeit, ein Baby zu bekommen. Wir sehen uns nur zweimal im Monat. Und sie ist gerade 18. Warum müssen die mir alle eine Geschichte erzählen? Die kommen her, verstehst du, Yvette, und erzählen mir ihre Lebensgeschichte, statt einfach zu sagen, was sie wollen. Das ist dann, damit sie Vertrauen zu mir bekommen, Madame. Und ich zu ihnen. Dein Vertrauen will ich nicht, Seemann. Nur dein Geld. Ich bin bereit zu zahlen. 1000 Francs, 20% im Voraus. Das heißt jetzt. 1000? Man hat mir gesagt 500. Inflation. Also gut. 200 Francs. Sie soll Mittwochabend nach Mitternacht kommen. Sagen Sie ihr, sie soll ein Stück Marseille-Seife mitbringen, ein Handtuch und ein sauberes Laken. Ja. Bonne journée, Madame. Also sowas? Die schickt ihren Kerl, das kleine Luder. Noch dazu ein Bosch. Wo bleibt da der Stolz? Das kann nicht stimmen. Sie haben sich verrechnet, Monsieur Lafont. Nein, Madame. Zeigen Sie mal hier. Aber der Wein kam letzte Woche 4 Francs. Jetzt kostet er 12? Ganz recht. Und morgen kostet er gar nichts, weil nämlich keiner mehr da sein wird. So. Soll ich das jetzt jemand anders verkaufen? Nein. Geben Sie her. Monsieur, dann. Ich nehme 400 Gramm Butter. Nein, Madame Morel. Wieso? Ist die schon alle? Dann Schokolade für die Kinder. Nein. Aber die haben Sie doch noch da. Nicht für Sie, Madame. Das verstehe ich nicht. Sie wissen, ich kann bezahlen. Ganz recht. Und ich weiß auch, weshalb Sie bezahlen können. Wer ist der Nächste? Moment mal. Ja, ich bin der Nächste, ich. Ich bin immer noch dran. Sie weigern sich, mich zu bedienen? Ja. Warum? Das möchte ich nicht vor meiner Kundschaft besprechen. Nein, dann bedienen Sie mich und ich verschwinde. Wer kommt jetzt als Nächster? Ich komme als Nächste. Wenn Sie in meinem Laden Scherereien machen, dann haben Sie in 5 Minuten die Polizei auf dem Hals. Ich will wissen, warum. Jeder Mann kann das Kommen und Gehen in diesem Hause sehen, Madame. Es gibt wohl niemanden im Quartier, der nicht weiß, was Sie aus Ihrer Wohnung gemacht haben. Alles gelogen. Ich vermiete ein Zimmer an ein Mädchen. Geht mich doch nichts an, was sie damit treibt. Was bleibt mir ein anderes übrig, damit ich die Miete zusammenbringe und meine Kinder ernähre? Sie sind eine Schande für das Quartier, Madame. Und für Frankreich. Und Sie, Lafont? Das weiß doch jeder, wie Sie hinter der Tür lauern, wenn wieder eine jüdische Familie abgeholt wird. Wie Sie den Hausrat für so gut wie nichts an sich bringen und dann fürs Zehnfache weiterverkaufen. Sie lügen! Madame Dubar hat ein Sofa und ein Bügelbrett von Ihnen gekauft. Wo kam das denn her? Ich bin nicht verpflichtet, mit Ihnen meine Geschäfte zu erörtern. Und ich auch nicht meine. Also, ich nehme mir eine Flasche Wein und einen Pfund Pastinaken. Stellen Sie sofort den Wein zurück. Wer ist jetzt dran? Jetzt bin ich dran! Da sind Ihre vier Frauen. Den Preis von letzter Woche für einen Wein, für den ich mir zu schade bin. Ich lasse Lucie nicht allein. Ich will nicht, dass ein Mann dabei ist. Schauen Sie, Madame Morel, das wäre auch mein Kind gewesen. Ich hätte bei der Geburt zugesehen. Ich würde jetzt nicht davonlaufen. Das ist hier kein Kindtop. Nein, das ist mein Leben. Und Ihrs. Und Sie wollen, dass er bleibt? Ohne ihn mache ich's nicht. Die meisten Frauen, die zu mir kommen, die wissen nicht mal, wer der Vater ist. Es ist kein Vergnügen. Wir sind auch nicht gekommen, um uns zu amüsieren, Madame Morel. Werden Sie uns helfen? Ihnen helfen? Bestimmt nicht. Für mich ist das Arbeit, weiter nichts. Gut. Wo ist das Zimmer? Welches Zimmer? Wo Sie die Operation durchführen. Hier, auf dem Tisch. Haben Sie genügend Licht? Ich komme schon hin. Ziehen Sie den Rock aus, Mademoiselle, und legen Sie sich auf das Lappen. Was machen Sie denn da? Ich rücke den Tisch näher an die Glühbirne. So, leg dich hin, Lucy. Keine Angst. Ich pass auf, dass sie dir nicht wehtut. Die Seife. Karl-Heinz, ich bin nicht mehr sicher. Du weißt, ich will dich nicht zwingen. Schließlich geht es um dich. Es ist dein Körper, deine Entscheidung. Schnell, bitte, das Wasser kocht. Diese Dinge dürfen nicht übereilt werden, Madame Morel. Die richtige Zeit, das zu entscheiden, ist, bevor sie herkommen. Sie dürfen nicht glauben, dass uns das Spaß macht. In einer halben Stunde ist es vorbei. Ja, für Sie vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen. Warum tun Sie es dann? Wir haben keine andere Wahl. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es gern tun. Auch in mir wird etwas sterben, wenn ich mein Kind aufgebe. Zieh dich an, Lucy. Wir müssen das nicht durchmachen. Nein, lass es uns tun. Wenigstens ist dann die Warterei vorbei und die Ungewissheit. Lass es uns tun. Sind Sie jetzt soweit? Ja. Wollen Sie sich nicht die Hände waschen? Was? Die Hände waschen? Bin ich Ihnen jetzt sauber genug, Seemann? Sie sagen mir, was ich tun soll, Madame Morel. Darf ich ihr den Schweiß abwischen? Seien Sie still. Was? Seien Sie endlich still, damit sie sich entspannen kann. Wie lange wird das dauern? Hört er denn nie auf? Nee, nie. Vielleicht hat er auch gerade geredet, als Ihnen das passierte. Nein, er hat immer aufgepasst. Ich wollte es. Ich habe ihn festgehalten. Es war meine Schuld. Sie ist jetzt soweit. Los! Machen wir's. Die Engländer, die bombardieren den Hafen. Wir müssen runter in den Keller. Nein! Ich bin jetzt soweit! Ich will es hinter mich bringen. Wir können nicht hierbleiben, Lucy. Nein, ich will, dass es gemacht wird. Ich will nicht, dass mein Baby solche Nächte durchmachen muss. Tun Sie es. Bitte. Sie, halten Sie mal die Kerze. Können Sie überhaupt was sehen? Meine Hände können sehen. Fertig? Ja. Selbst ein Kriegsgefangener wäre jetzt schon zurück. Vielleicht hat dein Pierre ein Fräulein geheiratet. Den kannst du vergessen, Christine. Und was wird mit mir? Tja, immer so weiter. Nein, ich höre auf. 8 Monate sind lang genug. Ich habe jetzt was beiseite gelegt. Soll Yvette dabei alt werden? Ich steige aus. Und vielleicht noch bis zum Winter. Es wird sowieso zu kalt. Wenn sie dir den Pullover hochziehen. Weiß Marie-France, dass Glück damit Yvette drin ist? Sie hat ihm das Geld dafür gegeben. Du machst Witze. Die einzige Art, wie sie ihn hier halten kann. Aber sie hat sich von Yvette 10% zurückgeben lassen. Marie-France, was ist denn das alles? Ein Huhn, eine Büchse, Marcel, Cassoulet, Limonade, Porree und ein Päckchen Gauloise für dich, Claude. Oh ja. Was denn? Sind die immer noch da drin? Mhm. Die macht Überstunden, was? Mein Gott, Blumenkohl. Wo hast du denn das alles her, Marie-France? Von Mustafa. Mustafa? Seine Frau putzt die Küche in der Marinekaserne. Ich habe ihr ausgeholfen, als ein paar Offiziere sich bei ihr bedient hatten. Ich koche uns was zu essen. Auf die Art gehst du sicher, dass wir dich zum Essen einladen. Was, Christine? Das ist mein Beitrag. Ich koche. Und deckst den Tisch. Ja, doch. Und wäscht hinterher ab. Ich hab gesagt, ihr sollt fertig sein, bis ich zurück bin. Ach, sowas machst du also mit ihm. Ich wusste gar nicht, dass er das mag. Mach, dass du rauskommst. Nein, du machst, dass du rauskommst. Du und deine kleine Strichbiene. Was wollen Sie? Polizei. Das Sie. Yvette, Spezialkunde. Durchsucht die Wohnung und sammelt alle Papiere ein. Was haben Sie hier zu schaffen? Ihre Papiere. Ich weiß nicht mal, wo ich suchen soll in diesem Chaos. Was ist denn los? Kommt die morgen wieder? Tournee Yvette. Kennen wir schon. Oh, das ist lange vorbei. Die Klo Christine. Was haben Sie hier zu schaffen? Ich habe nichts damit zu tun. Ich vermiete hier nur das Zimmer. Sind Sie Marie-France Morel? Na, und wenn? Leg die Handschellen an. Was soll das? Ich will nicht das Gesicht zerkratzt bekommen. Sie, das können Sie nicht mit ihr machen. Ich habe einen Haftbefehl. Sie dürfen sie nicht verhaften, ohne sie darüber zu unterrichten, was ihr zur Last gelegt wird. Und sie müssen jemanden stellen, der ihre Kinder versorgt. Ich kenne das Gesetz. Wollen Sie sich einmischen? Ich will nur aufpassen, dass Sie nicht zu weit gehen. Wer sind Sie? Sévry Luc. Haben Sie vor, sie auf die Gendarmerie zu begleiten? Wissen Sie, ich habe einen Zwillingsbruder. Einen Zwillingsbruder? Ja, Oberleutnant Schröder. Von Zeit zu Zeit bin ich gehalten, ihm ein Büro zu leihen, damit er seine Liste fertig tippen kann. Ich war nur gerade vorbeigekommen. Ich bin ein Kunde. Na gut, Sir Sévry. Los, ab. Wohin? Na, wohin Sie wollen. Und ihr drei verschwindet. Raus! Wer noch? Morel Claude. Sind Sie hier der Hausherr? Ja. Wissen Sie eigentlich, was unter Ihrem Dach vorgeht? Ich habe immer gesagt, das ist Dreck. Kommen Sie mit. Mit ihr? Sie müssen nicht. Der Haftbefehl lautet auf Ihre Frau. Damit habe ich nichts zu tun. Wie ich mir immer gewünscht habe, im Nachtzug nach Paris zu fahren. Aber wir konnten uns das nie leisten. Nicht mal mit Ermäßigung. Und Mutter sagte, lass Mann, da kommst du nur in die Klemme. Bleib lieber hier im Dorf, wo ich die Fußböden von der Wirtschaft schrubben durfte. Und nur den halben Lohn für die volle Zeit bekam, weil ich nicht 18 war. Und wo Benoit Fougard, der wurde der Held des Dorfes genannt, weil er der Einzige war, der aus dem Krieg lebendig zurückkam. Der versprach, mich nach Paris mitzunehmen. Und nahm mich in den Senffeldern hinter der Wirtschaft, sodass es sogar seine Hakennase hatte, als es geboren wurde, bevor es 3 Tage später starb. Mein erstes, mein einziges Mädchen. Und der junge Polizist da sitzt mit mir im Gefängniswagen und versucht mich nicht anzuschauen, hat Lippen genau wie Benoit, weil er an seine Frau denkt, die jeden Augenblick ihr zweites entbindet. Dann steht ihm Kindergeld zu. Das kriegt man bei einem noch nicht. Er kann sogar ein zinsloses Regierungsdarlehen beantragen, hat er mir gesagt. Und da bereitet er schon das 3. vor unter seiner blauen Polizeihose, damit er das Darlehen 7 Jahre lang nicht zurückzahlen braucht. Und ich versuche ihm klarzumachen, dass ich zum ersten Mal in Paris bin. Und dabei bin ich schon fast 40. Da, das war der Gare du Nord, an dem wir eben vorbeigefahren sind. Wenn ich rauskomme, gehe ich erst mal ein paar Tage bummeln. Schließlich ist die Fahrt umsonst. Keiner wird mir Vorwürfe machen, wenn ich in Pigalle tanzen gehe. Nachdem ich hier die Dinge klargestellt habe mit dem Richter, der. Insgesamt waren es 27 Eingriffe? Ich habe sie nie gezählt. Und Sie haben keinerlei Unterlagen? Warum sollte ich? Falls jemand mit einer Beschwerde wiederkehrte? Die sind nie wiedergekommen. Sie haben nichts Schriftliches. Schriftliches? Hat nie jemand brieflich um Ihre Dienste nachgesucht? Nein. Oder Ihnen hinterher deswegen geschrieben? Nein. Schauen Sie, Madame Morel, ich weiß, es ist unangenehm, einen Verteidiger vom Staat zugewiesen zu bekommen. Sie kennen mich nicht und Sie trauen mir wahrscheinlich nicht, das ist verständlich. Aber jemand muss Sie vertreten. Und es ist in Ihrem Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten. Verstehen Sie? Ich gebe mir Mühe. Ich sehe, haben Sie schon mal vor Gericht gestanden? Ich war 19. Ich brauchte einen BH. Ich habe einen in die Tasche gesteckt. Und dafür bekamen Sie 6 Monate Gefängnis? Nach 4 wurde ich entlassen. Die waren gut zu mir da. Mhm. Und seitdem? Habe ich gelernt, mich nicht erwischen zu lassen. Kennen Sie Geneviève Corbeau? Geneviève? Madeleine Roussel? Céline Daladier? Ich kenne viele Leute. Das sind alles Frauen, die zugegeben haben, sich in ihrer Wohnung einem verbotenen Eingriff unterzogen zu haben. Insgesamt sind bisher 14 der Frauen ausfindig gemacht, an denen sie diesen Eingriff vorgenommen haben sollen. Sie befinden sich wie Sie in Haft. Ja, aber wenn Sie selber so haben wollten, das geht doch keinem was an. Doch, das Gesetz. Kennen Sie Marie Laforgue? Marie? Laforgue. Kann sein. Da war eine Marie. Eine kleine Blonde mit Löckchen. Es ist ein paar Wochen nach Ihrem Eingriff an Komplikationen gestorben. Ihre Familie wird höchstwahrscheinlich eine Privatklage gegen Sie anstrengen. Tot? Ist das wahr? Das wusste ich nicht. Ich habe nie erfahren, was aus ihnen wurde, wenn sie von mir weggingen. Einige haben ja nicht mal ihren Namen gesagt. Tot. Es tut mir wirklich leid. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie von Cherbourg nach Paris überstellt worden sind? Ich dachte, das könnten Sie mir sagen. Leider nein, aber es ist kein gutes Zeichen. Sie haben Ihre Dienste nie außerhalb von Cherbourg verrichtet. Nicht mal außerhalb meiner Wohnung. Ich muss herausfinden, warum Sie nicht vor das örtliche Gericht gestellt werden. Ich kann auch beantragen, dass der Fall in Cherbourg verhandelt wird. Das hätte den Vorteil einer verständnisvolleren Anhörung. Aber es würde die Dinge beträchtlich verlangsamen. Unter Umständen müssten Sie 1 Jahr im Gefängnis warten, bevor es zur Verhandlung käme. 1 Jahr? Das könnte ich nicht. Ich will das in Paris hinter mich bringen, damit ich wieder nach Hause kann. Sie werden nicht so bald nach Hause können, Madame Morel. Ich möchte, dass Sie darauf vorbereitet sind. Ich habe doch nur einigen Frauen ausgeholfen. Diese Art Hilfe ist unter dem Militärregime zu einem Staatsverbrechen geworden. Die Regierung will, dass mehr Kinder geboren werden, nicht weniger. Ja, aber hören Sie, die meisten, die da drin wuchsen, waren kleine Deutsche. So kann ich vor Gericht nun wirklich nicht argumentieren. Wie? Heißt das Gefängnis? Ich dachte, ich brauche nur eine Geldstrafe zu zahlen. Ich will Ihnen nichts vormachen, Madame Morel. Wir können nur gemeinsam versuchen, Ihre Strafe zu verringern, indem wir mildernde Umstände anführen. Aber das kann doch nicht sein. Wie lange? Was glauben Sie, wie lange? Womöglich 5 Jahre. Wir leben in seltsamen Zeiten. Die gegenwärtige Regierung tut alles, um der Besatzungsmacht entgegenzukommen. Manche würden sagen, sie übertreibt es. Was hat das alles mit mir zu tun? Wir wollen hoffen, dass es nichts mit Ihnen zu tun hat. Die Tatsache, dass Sie in Paris sind, lässt mich allerdings befürchten, dass es doch so ist. Maître... Daumier. Maître Daumier, was ich getan habe, geht nur Frauen was an. Niemand anders. Ich habe nie jemand gezwungen. Die sind alle zu mir gekommen. Meistens haben sie mich angefleht. Ich habe nie was gegen die Regierung getan. Und jetzt sagen sie mir, ich riskiere 5 Jahre Gefängnis. 10. Maître Daumier, Colonel Dufour, kann Sie jetzt empfangen. Georges, wie geht es Ihnen, mein Lieber? Es geht, es geht. Ça va. Schwierige Zeiten. Ja. Setzen Sie sich, Georges. Endlich mal wieder ein richtiges Gespräch. Sie glauben gar nicht, was für Rindviecher ich neuerdings als Mitarbeiter habe. Bevor Sie einen Schritt wagen, wollen Sie im Voraus wissen, was Le Maréchal Pétain wohl denken wird. Und dabei erwarten Sie von mir, dass ich die Gedanken des alten Herrn lesen kann. Soweit er noch welche hat. À votre santé. Santé. Gestern Abend musste ich mich um einen deutschen Militärattaché kümmern, der darauf bestand, in einen Negernachtclub ausgeführt zu werden, weil er das angeblich aus den alten Tagen von Berlin so vermisst. Ich musste ihn als meinen Chauffeur verkleiden, damit er nicht auffiel. Sie sehen, ich habe keine Minute für mich. Besonders jetzt, wo sich das Dritte Reich auch noch den Süden Frankreichs einverleibt hat. Aber ich sehe, mein lieber Georges, dass ich Sie zu Tode langweile. Es ist Mittwochnachmittag und wie ich Sie kenne, sind Sie nicht zum Vergnügen hier. Mir ist der Fall Marie-France Morel übertragen worden. Ah, die Engelmacherin. Ich habe gerade erfahren, dass man die Akte hier an Sie ins Justizministerium weitergeleitet hat. Da erwarten Sie nicht zu viel von mir, Georges. Ich komme mir nicht wie ein Verteidiger vor, Colonel, sondern eher wie ein Detektiv. Jedes Mal, wenn ich versuche, die Akte in die Hand zu bekommen, ist sie gerade an jemand anders weitergeleitet worden. Vor 2 Monaten war sie auf dem Schreibtisch des Kommissariats in Cherbourg, dann zur Revisionsinstanz in Caen geschickt, 1 Woche später vom Schwurgericht in Paris übernommen. Und kaum beginne ich mit den Vorbereitungen für meine Verteidigung, höre ich, das Justizministerium wurde hinzugezogen. Diese Vorgänge beanspruchen normalerweise Monate, manchmal Jahre. Woher die Eile? Der Fall hat Beachtung gefunden. Bei wem? Ja. Ich muss Bescheid wissen, Colonel. Ich kann diese Frau nicht verteidigen, wenn mir die Absichten der Anklagebehörde völlig unbekannt sind. Das ist stickig für Juni. Hm? Da steht uns ein Sommer bevor. Wir haben die Absicht, für diese Frau lebenslänglich zu beantragen. Aber das... Bitte sagen Sie niemandem, dass ich Ihnen das gesagt habe. Das ist maßlos übertrieben. Das ist doch keine von denen, die Flugblätter unterschreiben über die Rechte der Frauen. Oder zum Widerstand gegen den Staat aufrufen. Ich habe schon alle Hände voll damit zu tun, ihr klarzumachen, wessen sie überhaupt schuldig ist. Wie soll ich ihr beibringen, dass ihr lebenslänglich droht? Um die Wahrheit zu sagen, Georges, es würde sich kaum lohnen, Sie fürs Tribunal zu bringen, wenn wir weniger fordern würden. Ein Moment. Vor welches Tribunal? Die Frau soll fürs Tribunal d'État gestellt werden. Aber das Tribunal ist für politische Fälle da. Mhm. Er versteht das nicht. Das ist für Kommunisten. Für Hochverräter. Das ist doch absurd. Dann wird diese Frau im Endeffekt vor ein Militärgericht gestellt. Also es gibt Grenzen, Colonel Dufour. Nein, es gibt keine. Was hat sie denn dann für eine Chance? Das Urteil steht ja schon fest. Weißt doch, was das für Richter sind. Handverlesen vom Militär, Ja-Sager. Die wissen, sie verlieren ihren Posten, wenn sie sich nicht wohl verhalten. Und es gibt keine Berufung. Es gibt Momente der Gnade und Momente der Strafe, mein Freund. Sie hat die Schattenseite erwischt. Wenn ich Sie wäre, würde ich nicht zu stark einsteigen. Sie wissen, was der alte Herr sagt. Frankreich muss sich entscheiden. Entweder Kinder oder Tod. Das heißt, die Gestapo möchte ein Exempel statuieren. Ich bezweifle, ob die überhaupt von Marie-France Morel gehört haben. Nein, das ist eine interne Entscheidung. Eine lebenslange Haftstrafe ist vollkommen unangemessen. Mag sein, wir leben in der Hölle. Aber wir leben immer noch in Frankreich. Dann machen Sie sich mal an Ihre Arbeit, Maître Daumier. Das Tribunal tagt in 2 Wochen. Sie müssen aufstehen, Madame Morel. Was? Nur Gesichter von alten Männern. Nicht einer von denen bringt's noch. Diese Hängebäuche. Und die ganzen Orden, das muss doch drücken. Was wissen die schon davon? Keiner von denen hat das je durchmachen müssen. Die haben ihn einfach reingesteckt nachts, wenn sie besoffen waren. Wahrscheinlich noch mit den Orden an. Dann konnten die Frauen dick werden, das ist denen doch egal. Jedenfalls bis zu dem Moment, wo sie im Krankenhaus durch die Scheibe gucken, um zu sehen, ob es ihre Nase hat oder nicht. Ihre Augen. Alles tot in ihren Augen. Was wissen denn die, was Frauen durchmachen? Wenn man die ansieht, kann man es gar nicht fassen. Jedenfalls hat er gesagt, Maître Daumier hat gesagt, das hier hieß früher Odeon. Und als die Zeiten noch besser waren, haben sie hier Theater gespielt. Wer weiß? Wäre ich damals mal in Paris gewesen, vielleicht wäre ich hergekommen und hätte zugeschaut. Die Verhandlung ist eröffnet. Angeklagte Morel, wie wir feststellen, sind Sie schon wegen Diebstahls verurteilt worden. Ja, Monsieur, aber... Ja, Monsieur le Président. Ja, Monsieur le Président. Angeklagte Morel, was sind Sie vom Beruf? Ich wasche für andere Leute, Monsieur le Président. Sind Sie sich der Schwere der Anklage gegen Sie bewusst? Jetzt ja. Wenn ich gewusst hätte, dass das gegen das Gesetz ist. Ich will Ihnen was sagen. Selbst wenn das, was Sie getan haben, nach den gesetzlichen Bestimmungen der vorigen Republik und der gegenwärtigen Regierung der nationalen Erneuerung nicht verboten wäre, was es ist, so hätten Sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht gegen Gott. Gegen die Menschheit, ja gegen das Leben selbst. Und könnte kein Gerichtshof Sie bestrafen, so würde die öffentliche Empörung verlangen, Sie auf dem Marktplatz zu steinigen. Monsieur le Président. Sparen Sie sich die Mühe zu protestieren, Maître Daumier. Ich weise Ihren Einspruch ab, außerdem bin ich am Ende. Angeklagte Morel, kennen Sie die Person Geneviève Corbeau? Ich... Ja oder nein? Ja. Ja. Ja, Monsieur le Président. Am 24. September 1941 haben Sie an dieser Frau eine Abtreibung vorgenommen, für die Sie ein Honorar von 500 Francs erhielten. Ich kann mich an Namen oder Daten nicht mehr erinnern. Kennen Sie eine Tilly Picard? Ich glaube ja. Die haben ja immer nur ihre Vornamen gesagt. Am 30. Oktober 1941 nahmen Sie an dieser Frau eine Abtreibung vor, für die Sie ein Honorar von 500 Francs erhielten. Sind wir uns einig? Ich? Ja. Kennen Sie eine Marie Mégier? Monsieur le Président, ist es wirklich notwendig, Madame Morel all diesen Einzelheiten auszusetzen? Sie hat niemals bestritten, diese Dienste geleistet zu haben. Und sie hat niemals versucht, ihre Tätigkeit zu verheimlichen. Wie? Was nur ein Beweis ist für Ihren Zynismus in diesen Dingen. Wie kann es auch nur im geringsten dem Gericht dienen, Sie einer Namensparade zu unterwerfen, die ihr nur weiteren Schmerz zufügen kann? Angeklagte Morel, wie viel haben Sie Ihrer Einschätzung nach in den fraglichen 2,5 Jahren auf diesem Wege verdient? Ich habe es nie zusammengezählt. Vielleicht 14.000 Francs? Vielleicht auch 15. Aber ich habe ausgeholfen. Diese Frauen brauchten Hilfe. Mitglieder des Tribunals daran zu erinnern, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die nicht zögerte, ihr eigenes Bett einer Horde von Stricherinnen zu vermieten, deren eigene halbwüchsige Söhne, wir entnehmen dies der glaubwürdigen Aussage eines angesehenen Mitglieds des Gemeinderats, der in dem Quartier ansässig ist, deren eigene Söhne als Schlepper losgeschickt wurden und die Straßen durchkämmten auf der Suche nach potenziellen Kunden aus der Besatzungsarmee. Meine Jungs, das ist eine Lüge. Die alles in ihrer Macht stehende Tat, um die Institution der Familie zu sabotieren und die letztendlich aus gemeiner Habgier verwirrte und unschlüssige Frauen dazu verleitet hat, sich diesen entstellenden, erniedrigenden, seelenzerstörenden Eingriff zu unterziehen. Unter Umständen, die dem Schlachthaus eines Metzgermeisters würdig gewesen wären. Wobei sie den Tod von wenigstens einem ihrer Opfer verursacht hat. Und für wer weiß wie viel noch, die wir nicht einmal in den Akten finden. Wo ich doch schon 40 bin, Maitre. Was bedeutet das dann ein Leben lang im Gefängnis? Das kann Verschiedenes bedeuten. Eines Tages, vielleicht sogar bald, wird der Krieg in Europa vorbei sein. Die Regierung wird eine andere sein und damit auch das Gesetz. Wenn das geschieht, werden sie freigelassen, da bin ich ganz sicher. Tribunal. Angeklagte Morel, stehen Sie auf. Gemäß § 59, 60, 317 und 319 des Strafgesetzbuches und gemäß der Gesetze vom 13. August 1941, vom 15. Februar 1942, dem Dekret vom 29. Juli 1939 und dem Gesetz vom 7. September 1941 befindet das Tribunal die Angeklagte Morel, Marie France, für schuldig im Sinne der Anklage. Das Tribunal hat auch den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verhängung einer lebenslangen Haftstrafe in Erwägung gezogen und ist zu der Ansicht gelangt, dass dies im Schatten der Ungeheuerlichkeit dieses Verbrechens geradezu kläglich hinter dem erforderlichen Strafmaß zurückbleibt. Laut § 12 Strafgesetzbuch wird die Angeklagte Morel hierdurch zum Tode verurteilt. Ihr Kopf soll vom Körper getrennt werden, wie es das Gesetz verlangt. Nein, nein, nein. Sehen Sie denn das nicht ein, Madame? Marie-France, ich weiß, das ist für Sie schwer zu begreifen. Sie sind ein Opfer der Politik. Dieses Urteil soll einzig und allein die Leute abschrecken und den Deutschen gefallen. Aber Sie sind eine französische Bürgerin und eine Frau. Niemand kann ein solches Urteil hinnehmen. Aber was Sie tun werden, und da bin ich jetzt ganz sicher, Sie werden warten, bis sich die Dinge beruhigt haben, bis die Deutschen zufrieden sind und dann, nach einer gewissen Zeit, werden Sie begnadigt. Und das ist in gewisser Hinsicht sogar besser so. Die werden Sie so lange im Gefängnis behalten, wie es nötig ist, damit die Ihr Gesicht wahren. Sie haben mir versichert, ich würde 10 Jahre bekommen. Dann 20. Dann lebenslänglich. Maître Daumier, ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich sehe ja, dass Sie alles für mich getan haben. Und dafür danke ich Ihnen, aber ich sehe nicht ein, warum um alles in der Welt ich Ihnen jetzt glauben soll. Weil in Frankreich seit vielen Jahren keine Frau mehr hingerichtet worden ist. Zum Tode verurteilt, ja, aber immer begnadigt. Das gäbe einen Aufschrei der Entrüstung. Schließlich sind Sie Mutter von 3 Kindern. Als ich da in dem Saal saß und mir diese Männer ansah, da musste ich immer denken, wie viele, die vielleicht geworden wären wie die, habe ich daran gehindert, zur Welt zu kommen. Weiter haben Sie nichts zu beichten? Nein. Sie beichten mir Ihr Verbrechen gegen den Staat. Ich bin Priester und kein Richter. Mich interessieren die Verbrechen gegen Gott. Was ich getan habe, tut mir leid. Aber ich hatte 5 Kinder. 2 starben als Babys. Ich frage mich oft, was aus denen geworden wäre. Oder aus mir, wenn es anders gekommen wäre. Darüber haben Sie nicht zu entscheiden. Ihre Pflicht gegen Frankreich war es, Kinder zur Welt zu bringen. Ihre Pflicht gegen Gott war es, nichts zu tun, um das zu verhindern. Das ist nicht immer so einfach. Die Leute sagen, man muss die Babys zur Welt kommen lassen. Aber was danach mit ihnen passiert, das ist denen egal. Betrachten wir die Tatsache, die biologischen Tatsachen, wenn Sie so wollen. Warum um alles in der Welt hätte Gott einen Schoß in die Mitte Ihres Körpers gepflanzt? Sollte er sich die Mühe machen, sie einmal im Monat bluten zu lassen, wenn er nicht vorhätte, sie durch die Ausscheidung ihrer Mensis zu reinigen, auf dass sie einige Tage später zur Empfängnis bereit seien? Entschuldigen Sie, Vater, ich muss aufstehen, sonst kriege ich einen Krampf in den Schenkeln. Ich habe versucht, nicht die Fassung zu verlieren, Vater. Als sie hier reinkam, dachte ich, sie bringen mir die Nachricht von meiner Begnadigung durch Marshal Pétain. Und auch der 14. Juli ist. Ist das alles, woran Sie denken können? Setzen Sie lieber Ihre Zukunft mit Gott ins Werk. Dort liegt Ihr Trost. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, mir vorzustellen, wie der liebe Gott aussieht, sehe ich die Guillotine. Ich habe Angst vor dem Sterben. Ich hatte nur vorher nie Zeit, darüber nachzudenken. Da wollte man es einkaufen und die Unterhosen der Kinder. Manchmal nachts, kurz vor dem Einschlafen, fing ich an, darüber nachzudenken. Dann erwachte immer eins von den Kindern auf und schrie nach was zu trinken und dann... Und dann fiel es mir nicht mehr ein. Aber in letzter Zeit habe ich nachgedacht. Und mich gefragt. Denn ich weiß, Sie haben Leute sterben sehen, Vater. Sie sind eine Art Fachmann, nehme ich an. Und man sagt, dass der Kopf manchmal noch weiter denkt und sogar spricht, nachdem er abgeschlagen worden ist. Und das frage ich mich dann immer die ganze Nacht lang. In den Tagen der Revolution gab es einen Arzt, der an die Familie des Verurteilten Geld zahlte und dafür das Versprechen des Opfers erhielt, ein Zeichen zu geben, durch ein Augenzwinkern, ob er noch etwas fühlte, nachdem er enthauptet worden war. Er stand neben der Guillotine und griff sich den Kopf, kaum dass er gefallen war. Von Zeit zu Zeit meinte er, eine leichte Regung im Gesicht zu entdecken. Aber es war nicht klar, ob das Muskelzuckungen waren oder Gott, der durch die Seele des Opfers sprach, die zum Himmel aufstieg. Wie auch immer, Sie brauchen nicht, um Ihre Seele zu fürchten, die nicht im Kopf als solchem ihren Sitz hat und die Ihren Körper überleben wird, auch wenn er in zwei Teile zerfällt. Beruhigt Sie das? Nein! Nein? Wissen Sie, ich habe immer Angst vor Nadeln gehabt, vor Glasscherben und vor scharfen Messern. Ich will nur nicht, dass es schneidet oder wehtut. Ich will nichts spüren. Ich will, dass es vorbei ist. Morel, Marie-France. Ich bin angewiesen, Sie in Kenntnis zu setzen, dass Ihr Gnadengesuch im Namen des Vaterlandes abgelehnt wurde. Sie werden das trinken. Wir haben Ihnen Ihre eigenen Sachen mitgebracht. Die Schwestern werden Ihnen beim Ankleiden helfen. Wozu das noch? Setzen Sie sich hin. Die Schwestern werden Ihnen jetzt gemäß Verordnung 39 den Kopf scheren. Wollen Sie einen Priester sprechen? Nein. Beeilen Sie sich, Schwester. Meine Schwester ist das nicht. Diese kalten Nonnenhände an meiner Kopfhaut. Hätte ich bloß Zeit gehabt zum Haare waschen. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich sie richtig frisiert habe? Oder zur Dauerwelle war? Ich hab's für einen Mann getan, ich weiß gar nicht mehr für welchen. Das war sowieso nie das Beste an mir. Immer strähnig und fettig und fiel mir in die Augen. Sie waren nie scharf darauf, mir in die Haare zu fassen. Meine Hüften waren das, wonach sie alle gelangt haben. Mit den Hüften, Marie-France, da machst du 10 Babys. Ach, 15, wenn du willst. Auf dem Tanzboden sind sie immer zu mir gekommen, damit sie mir die Hand um die Hüfte legen konnten. Ich sah nie nach was aus. Aber zu mir kamen sie von jedem Schiff, das am Quai vor Anker lag, und wollten mit mir tanzen. Obwohl ich keine Schönheit war. Hatte oben nie viel. Und mein Haar wie Seile am Pier. Trotzdem wollten sie nur mit mir tanzen damals, als ich getanzt habe. Bevor ich schwerfällig wurde von den Jungs und meine Beine nicht mehr das waren und nicht mehr so konnten wie vorher. Und die Engelmacherin. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Übertragung aus dem Englischen Heidi Zerning. Die Rollen und ihre Sprecher: Marie-France Morel, Christa Berndl, Christine, Lena Stolze, Claude, Horst Bollmann, Lück, Peter Säum, Yvette, Heidemarie Rohweder. Ferner wirkten mit Hans-Jörg Assmann, Gunther Kremer, Alois Garg, Wilkit Greuel, Reda Hadidji, Peter Heek, Almut Henkel, Ernst Jacobi, Hans-Dieter Metz, Philipp Moog, Hans Müller, Jost Siethoff, Petra Stein, Karl-Heinz Wagner, Ilse-Christine Weber und Marianne Weber-Riedel. Ton Werner Klein und Karin Beaumont. Regieassistenz Stefan Dutt. Regie Otto Düben. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Saarländischen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1989.